Wir sind mitten im Advent und Advent bedeutet auf Deutsch Ankunft und meint die Ankunft von Jesus. Und wir blicken in der Adventszeit nicht nur zurück auf die erste Ankunft von Jesus, als er vor 2000 Jahren im Stall von Bethlehem in diese Welt gekommen ist. Wir blicken gleichzeitig nach vorne auf seine zweite Ankunft, wenn Jesus Christus eines Tages wiederkommen wird und diese Welt ihr Ende finden wird. Und ich habe euch einen Predigttext mitgebracht heute dazu, der dazu passt, aber der auf den ersten Blick gar nicht so adventlich anmutet. Es ist nämlich keiner, den man so mit Plätzchen und Kerzenschein und Zimtduft verbinden würde. Ich lese ihn euch einmal vor. Es ist eine Predigt, die Jesus einmal gehalten hat. Sie steht in Lukas 21. Jesus Christus spricht. Und es werden Zeichen geschehen an Sonne und Mond und Stern. Und auf Erden wird den Völkern bange sein. Und sie werden verzagen vor dem Brausen und Wogen des Meeres. Und die Menschen werden vergehen vor Furcht und in Erwartung der Dinge, die kommen sollen über die ganze Erde. Denn die Kräfte des Himmels werden ins Wanken kommen. Und alsdann werden sie sehen, den Menschensohn kommen in einer Wolke mit großer Kraft und Herrlichkeit. Wenn aber dieses anfängt zu geschehen, dann seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Und er sagte ihnen ein Gleichnis, seht den Feigenbaum und alle Bäume an. Wenn sie jetzt ausschlagen und ihr seht es, so wisst ihr selber, dass jetzt der Sommer nahe ist. So auch ihr. Wenn ihr seht, dass dies alles geschieht, so wisst, dass das Reich Gottes nahe ist. Wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis es alles geschieht. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte vergehen nicht. Jesus hält eine Predigt und er spricht sehr unverblümt über das Weltende und über die Endzeit. Es ist die letzte öffentliche Predigt, die Jesus gehalten hat auf Erden. Er spricht diese Worte in seiner letzten Lebenswoche. Also wenn man sie im Lukas-Evangelium nachliest, gleich nach dieser Predigt wird berichtet, wie Judas Jesus verrät, wie Jesus noch einmal am Gründonnerstag mit seinen Jüngern zusammenkommt, das heilige Abendmahl feiert und wie er dann verhaftet wird und am Karfreitag getötet wird. Jesus beendet also seine letzte öffentliche Predigt mit sehr markanten Worten. Er beendet sie mit dem Satz, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Das heißt, dieser Satz ist ein Fazit nicht nur über diese Predigt, sondern über alle Predigten, die Jesus jemals gehalten hat. Himmel und Erde werden vergehen, aber die Worte, die Jesus gepredigt hat, werden nicht vergehen. Und genauso ist es ja auch gekommen. Es gibt in der Antike so viele begabte Dichter, die heute nur noch die wenigsten kennen. Oder wer kennt noch Aristophanes und Sophokles? Aber die Predigten von Jesus sind vielen Millionen Menschen auf der Welt noch heute bekannt. Und in seiner letzten Predigt wählt Jesus ein sehr provokantes Thema. Er spricht über die Endzeit. Und das ist so ein Thema, allein dieses Wort, das bei Christen sehr unterschiedliche Reaktionen auslöst. Ich kenne so die eine Fraktion unter Christen, für die ist das Thema Endzeit sowas wie ein geheimes Lieblingsthema. Sie sehen überall Zeichen, überall Kriege, Naturkatastrophen und wissen, das Weltende steht kurz bevor. Anderen wird es eher mulmig, wenn über das Thema gesprochen wird. Sie empfinden die so reden, dann eher als so ein bisschen religiös verstrahlt und mitunter vielleicht auch mit Recht. Gibt dann auch so Mittelpositionen. Manche, ich kenne noch jemanden, der sagte mal zu mir, mich stören diese ganzen Christen, die immer über die Endzeit reden. Und Endzeit, Endzeit, Endzeit, das dauert doch noch, bis Jesus wiederkommt. Bestimmt noch 25 Jahre. Fand ich ganz gut. Ich sag euch mal, wie ich sehe. Ist jetzt eigentlich Endzeit im Jahr 2025 oder ist nicht Endzeit? Ja. Meine Antwort, ja, es ist Endzeit. Aber anders vielleicht, als viele denken. Denn ich glaube, dass bereits seit 2000 Jahren Endzeit ist. Dass der Tod und die Auferstehung von Jesus Christus die Endzeit bereits eingeläutet haben. Also ich denke nicht, dass unsere jetzige Gegenwart eine so besondere Zeit ist im Vergleich zu den Jahrzehnten und Jahrhunderten vor uns, sondern dass Christen seit 2000 Jahren immer wieder mit gutem Recht von sich sagen konnten, wenn ich mich so umgucke, das sieht nach Endzeit aus. Wenn ich mich umschaue, es sieht so aus, als würde das Ende der Welt kurz bevorstehen. Jesus hält seine Endzeitpredigt nicht, und das ist ganz wichtig, nicht damit wir ausrechnen können, wann das Ende der Zeit kommt, sondern er hält sie, damit wir vorbereitet sind. Und vorbereitet zu sein ist in jedem Fall wichtig, egal ob Jesus erst in 2000 Jahren wiederkommt oder ob er noch dieses Jahr vor Weihnachten wieder erscheinen wird. Wir sollen vorbereitet sein. Und es werden Zeichen geschehen an Sonne und Mond und Stern und die Kräfte der Himmel werden ins Wanken kommen. So beschreibt Jesus das Weltende. Und im Grunde ist das ein Bogen, den er damit spannt zum Anfang der Bibel. Denn am Anfang der Bibel wird beschrieben, wie Gott den Himmel und die Erde schafft. Und da heißt es auch, dass der Geist Gottes über dem Wasser schwebt und die Erde wüst und leer war. Und das hebräische Wort dafür ist Tohu Wabohu, kennt man vielleicht. Also die Erde ist wüst und leer in einem Chaos. Und Gottes Schöpfung besteht auch darin, das Chaos zu ordnen. Und wenn Jesus nun in seiner Endzeitpredigt davon spricht, dass die Sonne und Mond und Sterne und die Kräfte des Himmels ins Wanken geraten, dann sagt er damit, dass im Grunde Gottes Schöpfung wieder ins Chaos zurücksinkt, dass Gott seine Schöpfermacht zurückzieht und deshalb wieder Chaos in diese Welt kommt. Und mein Eindruck ist, dass heutzutage vielleicht viele Menschen sich gar nicht als religiös bezeichnen, aber doch das Lebensgefühl kennen, dass diese Welt ins Chaos sinkt. Dass Himmel und Erde vergehen, wie Jesus es am Schluss seiner Predigt sagt. Und das kann ganz unterschiedlich aussehen. Dafür haben Menschen vielleicht ganz unterschiedliche Beispiele. Und doch ist es vielen von uns heute gemeinsam, dass wir das Gefühl haben, Moment, wenn ich mich in diese Welt umschaue, habe ich den Eindruck, dass Himmel und Erde vergehen. Manche schauen darauf, dass die Erde wärmer und wärmer wird momentan und haben die Angst, dass der Planet eines Tages unbewohnbar sein könnte, dass die Schöpfung wieder zerbricht. Und dann kenne ich wiederum andere, die erleben, dass die geliebte Welt, in der sie groß geworden sind, auseinanderfällt. Sie erkennen ihre geliebte Heimat nicht mehr wieder und merken, wie diese Welt, in der sie groß geworden sind, wie die vergeht. Und ich persönlich empfinde es auch auf meine Weise so, dass es unglaublich wehtut, dass Himmel und Erde vergehen. Ich erzähle es von mir. Ich bin ein theologisch, würde ich sagen, klassischer Lutheraner. Und mir tut es schon ziemlich weh, mitzuerleben, wie die lutherische Kirche zu vergehen scheint. Ihr Sterben sieht man an allen Ecken und Enden. Und ich bin mir sicher, ihr habt dafür auch Beispiele. Ich will es nur mal an einem kleinen Detail deutlich machen, das mir für mich schmerzlich ist, vielleicht gar nicht so wichtig und doch schmerzlich, am Beispiel der Lieder. Ich liebe das Liedgut der lutherischen Kirche. Es gibt keine Lieder, die so zu meiner Seele sprechen, wie die Lieder aus unserer Tradition. Und damit meine ich nicht nur die Texte von Paul Gerhardt, die man auswendig lernen sollte. Ich meine auch noch im letzten Jahrhundert, 20. Jahrhundert, hatten wir so starke Dichter. Ich denke an Rudolf Alexander Schröder. Kennt ihr das Lied? Es mag sein, dass alles fällt, dass die Burgen dieser Welt um dich her in Trümmer brechen. Halte du den Glauben fest, dass dich Gott nicht fallen lässt. Er hält sein Versprechen. Und man merkt diesem Lied an, es ist verankert in lutherischer Theologie. Es kommt aus dieser Tradition. Gott hält sein Versprechen. Er steht zu seinen Verheißungen. Das ist ein wesentliches Merkmal lutherischer Theologie. Oder ich denke auch an Jochen Klepper, was wir im Advent singen. Die Nacht ist vorgedrungen, der Tag ist nicht mehr fern. So sei nun Lob gesungen dem hellen Morgenstern. Und nun merke ich, Dichter von diesem Kaliber bringt unsere Kirche nicht mehr hervor. Und wie sollte es auch? Weil es gibt gar kein Milieu mehr, das solche Dichter hervorbringen könnte. Wer hat denn heute noch seinen kleinen Katechismus auswendig gelernt? Wer kennt denn noch die Theologie der lutherischen Kirche? Das ist doch wirklich ein Randphänomen leider geworden in unserer Zeit. Und wenn ich mir so den aktuellen christlichen Musikmarkt angucke, dann gibt es, ich sage es etwas zugespitzt, es gibt eher liberal geprägte Kirchenmusik und die ist für mich oft zu seicht, das trifft es nicht im Kern. Und dann gibt es den evangelikalen Lobpreis und auch bei dem fühle ich mich nicht zu Hause, weil ich merke, es ist dann doch eine andere Theologie. Und das ist nur ein kleines Beispiel, wo ich merke, Himmel und Erde vergehen. Die Dichter unserer Kirche sterben aus. Und die normale Reaktion darauf, dass Himmel und Erde vergehen, und da haben wir, wie gesagt, alle verschiedene Beispiele, ist Schmerz, ist auch Angst, ist Panik und Jesus benennt das sehr, sehr deutlich in seiner Predigt über die Endzeit. Er sagt, auf Erden wird den Völkern bange sein und sie werden verzagen und die Menschen werden vergehen vor Furcht. Und das ist völlig egal, ob Menschen nun an ein bestehendes Weltende glauben oder nicht. Mein Eindruck ist, diese Angst und Panik und dass diese Angst und Panik unsere Stimmung prägt, die spürt man vielen ab. So meine Wahrnehmung. Und deswegen ist das so interessant, dass Jesus nicht sagt, Himmel und Erde vergehen, also hab Panik, sondern er sagt was anderes. Er sagt, wenn aber dieses anfängt zu geschehen, dann seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Ein Theologe hat das mal so gesagt, Christen laufen nicht herum wie im aufgescheuchten Hühnerstall. Die Gemeinde Gottes ist kein Hühnerstall. Wir Christen vergehen nicht in Angst und Panik, Weltende, Weltende, Weltende, sondern wir sehen auf, wir erheben unsere Häupter und dafür haben wir auch einen Grund und Jesus benennt den Grund, weil sich eure Erlösung naht, weil der Menschensohn kommen wird, Jesus selbst und wir Christen wissen, dass er nicht nur als unser Richter kommen wird, sondern wir kennen ihn ja schon aus dem Hier und Jetzt, wir wissen, dass er unser Heiland ist, dass er als unser Erlöser wiederkommen wird, der alles Leid und Schmerzen, alles Geschrei zum Ende bringen wird. Unser Erlöser kommt. Jesus sagt eben nicht, erhebt eure Häupter, weil sich ein strenger Richter naht, sondern eure Erlösung naht sich. Unser Heiland ist selbst für uns ans Kreuz gegangen. Und am Kreuz hat er unsere Sünde bereits gerichtet und sie dadurch weggetragen. Und deshalb sind wir frei, oder wie Jochen Klepper es gedichtet hat, wer hier dem Sohn vertraute, kommt dort aus dem Gericht. Also erhebt eure Häupter, ihr Christen, denn eure Erlösung kommt jeden Tag Schritt für Schritt näher. Sie steht bereits vor der Tür. Das finde ich so stark an dem Adventslied von Paul Gerhardt, wie soll ich dich empfangen? Es gibt diese eine Strophe, wo er so ehrlich benennt, dass das Himmel und Erde vergehen. Er schreibt, das schreibt dir in dein Herze, du hochbetrübtes Herr, bei denen Gram und Schmerze sich häuft je mehr und mehr. Es häuft sich immer mehr Schmerz darüber, dass die Welt auch vergeht. Und dann kommt's. Seid unverzagt. Erhebt eure Häupter. Ihr habet die Hilfe vor der Tür, der eure Herzen labet und tröstet, steht all hier. Jesus steht schon vor der Tür. Eure Erlösung naht sich. Eure Erlösung kommt jeden Tag Schritt um Schritt näher. Und dafür bringt Jesus einen wirklich starken Vergleich in seiner Predigt. Ein Vergleich, ein Bild für die Zeit, in der wir aktuell leben. Letzte Woche hatten wir hier das Predigt von der Morgendämmerung, ein starkes Adventsbild. Und heute ist es das Bild vom anbrechenden Frühling. Ich lese noch einmal. Und Jesus sagte ihnen ein Gleichnis. Seht den Feigenbaum und alle Bäume an. Wenn sie jetzt ausschlagen und ihr seht es, so wisst ihr selber, dass der Sommer schon nahe ist, so auch ihr. Wenn ihr seht, dass dies alles geschieht, so wisst, dass das Reich Gottes nahe ist. Vielleicht geht es euch manchmal so wie mir. Ich mag dieses Wintergrau überhaupt nicht. Es schlägt mir aufs Gemüt. Und wenn dann, im Oktober geht es noch, aber wenn im November dann alle Bäume kahl sind und die Sonne dann auch noch kaum scheint, das muss man ja erstmal aushalten. Frühlingsanfang ist am 21. März, theoretisch. Und trotzdem ist es so, wenn ich Ende März und auch Anfang April noch so draußen unterwegs bin, sind die meisten Büsche und die meisten Bäume noch kahl. Aber wenn man genau hinguckt, sieht man überall schon die Knospen. Und die Knospen sind ein Zeichen dafür, dass hier bald der Frühling explodieren wird mit seiner ganzen grünen Farbenpracht. Und so, sagt Jesus, ist es auch mit der Endzeit, in der wir leben. Es ist überall kahl. Man stapft durch verwelkte Blätter einer vergangenen Zeit, aber man sieht schon die Knospen. Das Reich Gottes, eure Erlösung ist schon nahe. Wobei, ich finde es schon interessant, welchen Vergleichspunkt Jesus hier setzt. Also weil, wenn ich Knospen sehe, dann ist Knospen schon ein Zeichen für was Gutes, für die Blätter, die kommen. Aber Jesus redet ja von anderen Zeichen. Nämlich, dass die Welt ins Chaos zurücksinkt, dass Himmel und Erde vergehen. Das fühlt sich nämlich nicht an wie Knospen, wie aufbrechender Frühling. Das sieht eigentlich genau nach dem Gegenteil aus. Und das finde ich die eigentlich spannende Perspektive, die Jesus hier aufmacht. Dass er sagt, Moment, wenn ich mich umschaue und sehe, was hier gerade alles zerbricht und vergeht und was mir wehtut, Es ist das Zeichen einer kommenden Welt. Und das kann vielleicht eine neue Perspektive sein auf für unseren Abschiedsschmerz, den wir empfinden, dass Himmel und Erde vergehen. Und da haben wir alle verschiedene Beispiele. Dass ich mir sagen kann, es tut weh, ja, aber es ist Zeichen dafür, dass das Reich Gottes kommt. Es muss so sein. Also in meinem Beispiel, ja, es tut weh, dass unsere Dichter ausgestorben sind. Und Klammer auf, ja, vielleicht kann man daran auch was ändern und vielleicht erweckt Gott auch wieder neue Dichter. Aber selbst wenn es so nicht so ist, es ist Zeichen, dass das Reich Gottes wieder einen Schritt näher ist. Die Knospen sind schon da, der Sommer naht. Darum, die Dinge, wo du vor Angst und Panik vergehst, sie sind nur ein Präludium zum Weltende, zur ewigen Party, die Jesus mit uns feiern wird. Sie sind, und so sagt es Jesus an anderer Stelle, wie Geburtsschmerzen. Ein Schmerz, der begleitet, dass eigentlich etwas Schönes kommt. Darum, erhebt eure Häupter. Ich weiß nicht, ob manche von euch die Fernsehserie Game of Thrones vor ein paar Jahren geschaut haben. Vereinfacht gesagt, es geht um eine Fantasy-Mittelalterwelt und um eine Familie, die im hohen, kalten Norden lebt. Und die Familie heißt Stark. Und die Familie hat ein Familienmotto. Das lautet, der Winter naht. Winter is coming. Und das hat die Pointe, wie schön es auch gerade jetzt ist, wie schön der Sommer auch ist, der Winter kommt. Es wird nicht immer schön bleiben. Bereitet euch vor auf das Schlimme, das kommen wird. Wir Christen haben ein anderes Motto. Jesus hat es uns in seiner letzten Predigt mitgegeben. Unser Motto ist nicht der Winter naht, sondern der Sommer naht. Die Hilfe steht schon vor der Tür. Und seine Worte vergehen nicht. Und wenn Jesus Christus spricht, der Sommer naht, dann naht der Sommer auch. Könnt ihr es schon sehen? Amen.